You guys are in two computers or just one? Everything right? Just one. Oh, sehr laut. Hm. Ah, diesmal höre ich mich sofort. Cool. Somewhere over the rainbow. Yeah, that's great. That's great. There's a land that I heard. Yo, Dennis, du bist Schwuchte. Du bist eine Schwuchte. Eine, hey! Du bist eine Schwuchte. Alter Schwede, willst du einen aufs Maul haben oder was? Ey. Hört er uns jetzt auch noch? Mann, Mann. Ja, klar hört er uns. Klar hört uns. So ein Arsch, over the rainbow, skies are blue. And the dreams you that you dare to dream really do come true. No, you are on drugs, man. Okay. I wish I was on drugs. Rainbow again. I wish you were here from the Kelly family. Say my name, doch nicht. Would you know my name? Das if I saw you in heaven. In heaven. Das mach rein. In heaven. Ach, halt's Maul, ey. Pass just Maul, ey. Tears in heaven. Just tears in heaven. Genau, tears in heaven. Yeah. Would you know my name if I saw you in heaven? Okay, erstmal die richtige Tonlage finden. Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong. Tears in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I found my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down. Time can bend your knee. Time can bend your knee. Time can break your heart. Have you begging, please, begging, please, begging, please, begging, please, begging, please, you motherfucker. Yeah, come on, let's go. Instrumental. Instrumental. Behind the door. There's peace, I'm sure. There's peace, I'm tears sure. Tears in heaven. Tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, Cause no, I don't belong here in heaven. Yeah, geil. Wow. Au. Okay, das müssen wir nochmal üben. Au. Hey, der ist ja weg. Wer ist weg? Der da. Ist mir allein? Ja. Ist der Cocky nochmal da? Ja. Na klar, da unten. Ja, nein, das ist der Ninbot. Ih, wieso ist denn der weg? Warte, wir gucken mal, ob es noch einen so vollen Server gibt. Den machen wir platt. Da können wir mitsingen. Mit Tears in Heaven. Boom, tschak, boom, boom, boom, boom, tschak. Oh, da ganz viel. Kannst hier du uns dann aber erstmal muten, bevor wir drauf gehen? Ja, ja. Vorher, meine ich jetzt? Also ja, ja. Was ich jetzt? Gut, der ist da oben drin, da gehen wir jetzt auch hin. Die Saubacke. Ey, Saubacke, das ist wieder...